Ja. Du hast noch nicht mal Hallo gesagt zu den Leuten. Nee, kommt ja jetzt. Achso. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Sendung, zur 86. Sendung, glaube ich. Ja, ne? Warte mal, da musst du nochmal einsetzen. Du musst ja, der Motor welche muss starten. Sind, welche sind wir? 86. Warte, dann machen wir, okay, 86. Machen wir Tür zu, Motor an und los geht's. Bitte. Take 1. Tür zu? Nein, sag doch nichts. Sonst hört man das Geräusch doch gar nicht. Okay. Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren, Stefan und René. Zündung? Ignition heißt es, so. Um es cool klingen zu lassen. Okay, okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Und ich fahre, René quatscht. Ja, und Stefan hat gerade schon kontrollierend geguckt, ob ich denn den Gurt angeschnallt habe. Richtig. Ja, wir machen heute wieder mal eine Sendung von unterwegs. Wir haben die Pläne kurzfristig geändert. Wir fahren nämlich bei Rudi vorbei. Der ist jetzt im finalen Stadium seiner neuen Küche. Und das gucken wir uns mal an. Hat ja Monate gebraucht. Genau. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Aha. Stefan, du kennst den Weg? Nee. Einfach ja, geradeaus und dann links. Und dann nochmal links und nochmal links und nochmal links. Ja. Du korrigierst. Genau. Rudi hat nämlich seine Küche selber gebaut, komplett selber. Aha, also, selbst ist der Mann quasi. Die Holzstücken selber zurechtgeschnitten, obwohl das hat er machen lassen. War selber im Regenwald. Eine Einbauküche. Nein, naja, der hat den Baum nicht gefällt, jetzt hier links. Ja, so do-it-yourself-mäßig. Ist ne? Ja cool. Er hat auch Terrarien schon selber gebaut. Hast du auch schon irgendwas selber gemacht? Also so à la do-it-yourself? Selber gemacht? Och, ja, bestimmt. Also meine Schränke habe ich natürlich auch selber aufgebaut in der Schule. Nee. Was meinst du jetzt? Er hat dir komplett konzipiert selber die Küche. Nee, sowas nicht. Und er hat quasi dann hat gesagt, oh, da möchte ich so eine, immer geradeaus also weiter. Also ich sag mal, möchte ich so eine Schublade haben. Ja, und nee, sowas macht mein Papa zum Beispiel sehr viel. Echt? Ja. Ich überlege gerade, ob ich schon mal was selber gemacht habe. Fernsehschrank selber gebaut. Ach ja? Alles. Ich habe aus, ich weiß es, hier rechts. Ich habe aus einem Lattenrost, aus einem alten Lattenrost von einem Bett, also aus so einem holzfesten Latten, Rolllattenrost heißen die, immer geradeaus weiter und dann nach Möglichkeit rechts einfach. Habe ich ein Schuhregal gebaut und ein ganz kleines schmales Schuhregal, also mit so ein paar Nägeln noch. Das ist jetzt meine coolste Do-it-yourself-Geschichte. Aha, hört sich doch gut an. Ansonsten kaufe ich lieber fertige Sachen, dann weiß ich, dass die funktionieren. Ja, von Ikea zum Beispiel. Genau. Oder von anderen Möbelhäusern. Wobei, so selber machen ja richtig cool eigentlich aus, weil du hast ja was Individuelles. Ja. Rudi hat glatt mal ein Loch in die falsche Stelle gebohrt. Da können wir nachher mal gucken. Das hat er hier rechts rum und dann nach Möglichkeit links rumwenden. Kann ja auch nicht links rum. Genau. Ja, das hat er ganz, ganz clever irgendwie überklebt. Das schauen wir uns mal an. Das fällt dir natürlich nicht auf, habe ich dir nicht erzählt. Ja, und jetzt hier links wenden dann. Ne? Okay. Ja, genau. So viel do it yourself. Aha. Na, werden wir uns gleich mal überzeugen. Da gibt es auch einiges im Internet, Leute. Wenn wir ein paar Härtetests machen mit den Möbeln. IKEA-Hacks habe ich mal gesehen. Aber die mussten wohl aus rechtlichen Gründen irgendwie dicht machen, die Seiten. Aha. Ja, markenrechtliche Gründe, du weißt ja, wie es ist. Ja. Markenrechtliche Gründe? Fällt mir glatt noch ein Thema ein der letzten Woche. Ach so? Markenrechtliche Gründe, erzähl. Markenrechtliche Probleme, Abmahnung. Jack Wolfskin. Keine Ahnung. Nicht gehört? Nicht gehört? Hab gearbeitet, hab zu tun gehabt. Ja, na, das, nicht viel Nachrichten. Da wurde ja so laut drüber diskutiert, dass. Aha. Also ich bin nicht dran vorbeigekommen. Davanda ist so eine Plattform, da kann man selbst gebastelt und selbstgestrickte. Das passt ja auch wieder gut zusammen. Ja, selbst gebastelt und selbstgestrickte Sachen halt, also selbstgemachtes verkaufen. Aha. Und ja, Jack Wolfskin hat alle abgemahnt, die dort irgendwas produziert hatten, wo eine Wolfstatze oder eine Bärentatze drauf war. Ach so, ist das Logo geschützt oder wie? Ja, die hatten sogar einen Rechtsstreit mit der Taz mal gehabt in der Vergangenheit. Ach so? Die Taz hat ja, auch Taz hat ja eine Bärentatze. Ne? Ja, und die dürfen die Tatze nicht mehr alleine verwenden, die Taz, sondern nur, soweit wie ich es gehört habe, im Zusammenhang, dann vorne links abhängen. Im Zusammenhang mit der... Mit der? Mit dem Kürzel, genau. Taz, die Tageszeitung. Ne? Ja, nee, und... Ja, Jack Wolfskin hat da halt ein paar Leute abgemahnt. Aha. Oder die Plattform, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gab es da ein extreme Aufruhr im Internet. Ja, so eine, das ist ja immer so. Ne? Das ist durch die Blogs und Twitter gegangen und alles, ne? Ja, ja. Und ja, haben Sie jetzt einen Rückzieher gemacht? Na, Jack Wolfskin hat sich davon erstmal unberührt gezeigt und hat gesagt, weißt du, ist mir ja wurscht. Wir sind aber stärker. Jetzt, du musst mal nach Jack Wolfskin googeln, ja. Und das tut schon weh, wenn man dann gleich auf dem dritten Platz. Waren die ganzen Suchoptimierer am Berg? Nee, da waren die ganzen Abmahngeschichten dann von Jack Wolfskin zu lesen, Artikel dazu. Ja. Und das ist natürlich echt scheiße. Weil es populär ist im Moment. Und Jack Wolfskin hat dadurch auch die Sitelinks verloren. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wenn man bei Google nach einer Firma sucht, sieht man doch dann unter dem ersten Suchergebnis gleich immer die Einstiegslinks in die verschiedenen Bereiche der Webseite. Ja. Die sind weg. Scheint irgendwie mit dem Google-Algorithmus dann zusammenzuhängen, glaube ich. Ja. Ja, und daraufhin hat dann Jack Wolfskin dann doch irgendwie sich der Masse des Internets gebeugt und hat gesagt, alles klar, ihr dürft weiter. Keine rechtlichen Schritte. Aber? Die Sachen müssen verschwinden. Ja. Aber die rechtlichen Schritte, keine Kosten, gar nichts. Die Abmahnung wird zurückgezogen. Und zukünftig werden sie, bevor sie Kleinunternehmen abmahnen, in Kontakt treten und das telefonisch klären. Ach so. Also hier dann, du kennst ja aus. Ich weiß, auf unseren Firmenseiten steht immer ein Hinweis im Impressum, wenn wir irgendwelche markenrechtlichen Sachen vernetzen, dann sollen wir uns Bescheid geben. Aber ich glaube, dass es Latte ist, weil das hat in Bern wohl jeder rechtlichen Grundlage. Ich glaube, natürlich. Das ist... Ja. Aber zumindest ist doch erstmal das Erste, dass man sich an die Leute wendet. Tja. Ich glaube, Jack Wolfskin hat es gelernt, weil die Narben, die jetzt im Internet sind, ne, die Artikel darüber und so, das kriegst du nie wieder weg. Wo wohnt der Rudi? Der wohnt hier. Ach hier, da müssen wir mal irgendeine Lücke. Da ist ein Parkplatz zum Beispiel. Und da. Und hier da. Sind ganz viele. Ja. Ja, fand ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich gut, dass sie so abgewatscht wurden. Ja. Vor kurzem hat es ja noch ein anderes Unternehmen auch getroffen gehabt, was so ähnlich heißt. Jacko? Kenne ich irgendwie. Trikotständiger. Genau, Trikotsponsor. Ach so, das Piepen ist hier... Jetzt kann man mal merken, wie gut du einpackst. Wie? Ich höre nicht. Nee, je mehr es piept, desto knapper packst du ein. Das ist doch gut. Na. Ja, nee, also da ist, glaube ich, hat sich das jetzt ganz schön geändert. Mhm. In der Vergangenheit konnte vielleicht ein großes Unternehmen mit Kraft protzen und mit Anwälten. Ja. Und dann bist du natürlich sofort eingeknickt. Aber heutzutage ist es so, aufgrund des Internets, ne, kann man sich schnell zusammenrotten und das... verbreitet sich so rasend schnell. Definitiv. Ja. Wobei, ich verstehe nicht, weil du sagst Markenrecht, es gibt ja zum Beispiel Netto und Netto. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Aber ich habe mal gehört, dass es wohl so ist, man darf denselben Namen nehmen, bloß man muss es vom Logo unterscheiden können. Echt? Das kann man. Komm, du warst, was du geschützt hast, wenn du den Namen... Bei Viagra war es das so. Da kennst du dich mehr aus. Nee, ich habe ein Getränk gesehen, was Viagra hieß. Aha. Und das Getränk durfte es geben, weil die Marke Viagra nur im medizinischen Bereich geschützt war. Ach so. Also du lässt den Namen dann für im Bereich nicht. Und ich glaube, je nachdem, wie viel Kohle du hast, ne? Ja. Also wenn du jetzt Coca-Cola-Klamotten machen würdest, würdest du wahrscheinlich keine Chance haben. Wenn du jetzt aber ein Jack Wolfskin-Getränk machst, nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Wollen wir aussteigen? Ja, wir steigen aus. Wir müssen nämlich jetzt noch weiterfahren und zwar mit dem Fahrstuhl. Ach so. Das sind ja nur vier Etagen, so hoch ist es nicht. Das ist hier ein Stadtbezirk für alte Leute, weißt du? So. Da sind die Fahrstühle schon bei Häusern dran, wo man nur drei Etagen hat. So eine Energieverschwendung. Ja, genau, also... Sag noch, wo wir hier sind, damit alle wissen. Wir sind jetzt gleich bei Rudi, verrate ich nicht. Sonst besucht er ihn und er will es gar nicht. Ja, ich habe übrigens neulich auch gemeckert und habe was. Ich hatte doch den Vodafone-Beitrag, den hatte ich ja. Ja. Hatte ich ja erzählt, was da passiert ist. Als Einzelfall Ärger mit Vodafone ist. Nee, nicht Ärger, aber es hat mich halt geärgert, weil andere Leute fahren drauf ein. Das war die Geschichte gewesen. Hi, danke. Hier braucht man keinen Namen und keine Parole sagen. Ach so. Nee, das war die Geschichte gewesen mit. Wo ich versucht habe. Nee, ich wurde angerufen, die wollten mir was verkaufen, was kostenlos ist. Das ist eng. Wo ich noch nachgefragt habe, ob es wirklich kostenlos ist. Und die hat immer wieder gesagt, ja, ist kostenlos. Und dann müssen die aus rechtlichen Gründen das Gespräch mit aufzeichnen. Wir sitzen jetzt übrigens stehen im Fahrstuhl. Ich hoffe, wir brauchen keinen Empfang dafür. Ne? Nee. Aus rechtlichen Gründen müssen die das aufzeichnen. Hm? Und das haben die dann auch getan. Ach so. Und da erzählte sie was völlig anderes, als sie mir vorher erzählt hat. Und da habe ich zu ihr gesagt... Sie haben jetzt gar nicht gesagt, dass es kostenlos ist, sondern dass es 15 Euro kostet im Monat. Mhm. Und da sagte sie, nee, ist trotzdem kostenlos. Und ich schalte es ihnen frei und es kam nie was. Ne? Ich kann meinen Beitrag ja nachlesen. Auf jeden Fall habe ich mich darüber beschwert, über das Verhalten und habe einen USB-Stick geschickt gekriegt als Entschädigung, 2 GB. Mhm. Ja, 1,8 hat er zwar nur am Rechner, obwohl nicht drauf ist. Ja, muss umrechnen. Echt? Ach ja, rechnet man da heute anders, ne? Ja. Bei dir, aber. Wollen wir erstmal Pause machen, weil wir die Schuhe ausziehen? Ja, okay. Ja, wir machen gleich drinnen weiter, ne? Gut. Ja, dann. Hast du okay? Genau. Weil wir einen Umweg gefahren sind. Wir sind Umweg gefahren. Gefahren? Ja, wir sind mit dem Auto gefahren. Wir Mensch, wir wollten mal richtig cool hier durchs Ghetto fahren. Ja, eben. Durchs Ghetto düsen. Mit meinem Homie Stefan. Ja, wir haben auch zur Begrüßung haben wir 5 Minuten gebraucht, ne? Mit dem Abklatschen. Auf jeden und, Fall. Ach so, tierische Choreografie. Ja, genau. Voll die Choreo. Ja. Ja, jo. Entschuldigung. Ich habe mich noch nicht an diese diversen Abkürzungen gewöhnt. Ah. wo war ich denn geblieben? Vodafone. Ja, da habe ich halt, genau, habe ich diesen USB-Stick bekommen. USB-Stick. 2 GB. Naja. Aber ich werde nochmal hinschreiben, sie müssen diese Frau stoppen. Die darfst du kannst nicht machen. Ja. Mach ich hoch. Noch? Nee. Kannst du wohl weg? ja, Stefan, erzähl, gibt es von dir irgendwas Spannendes? Von mir irgendwas Spannendes? Nö. Nee. Woche viel gearbeitet, wenig Zeit. Krank nebenbei. Du bist krank nebenbei? Ja, ich bin erkältet ein wenig. Oh. Aber das sagst du jetzt, dass ja du uns alle gedrückt hast. Das, ja, genau. Jetzt darf ich es ja. Das, glaub ich, darf so entstehen Epidemien. Ja, ja, das darf mein Arbeitgeber jetzt auch nicht hören. Warum? Kannst du ihm sagen. Ich war eine ganze Woche arbeiten. Ich habe mich nicht krank schreiben lassen. Ja, und hast damit dein ganzes Büro infiziert. Ja, nee, mein Büro hat mich infiziert. Also nicht wundern, die Kunden von Stefan, wenn jetzt 2 Monate nicht passiert. Ja. Dann lag es an mir. Habt ihr richtige Kunden? Ihr habt große Kunden, ich weiß es. Wir haben sehr große. Ihr habt sehr große Kunden, sogar Fernsehwerbung machen die. Ach so? Ah nee, das seid ja ihr selber. Das sind wir. Stimmt, selber. Das seid ja ihr selber. Eben. Stefans Unternehmen macht, ohne den Namen zu nennen, darf ich sagen, mit wem die Werbung machen? Dann nee, wissen wir ja nicht. Darfst was, du nicht. Nee? Darf ich nicht? Nein. Weiß man dann sofort, wer das Na, Unternehmen ist? 100 Pro. Darf man die Richtung sagen? Die Richtung? Ja, sag doch. Wo die Figur herkommt, dein Testimonial? Ach so, ja. Ein Sportler. Kann man sagen, aus welchem Sportbereich? Oder ist es schon zu genau? Nö, nee, sag doch. Ein Fußballer. Okay. Ja, okay, mehr verraten noch nicht. Kann man ja überlegen. Stefans welche? Firma macht Werbung mit einem Fußballer. Ah. Du arbeitest bei Snickers? Nee, bei Nutella? Bei Nutella, genau. Nein, aber ja. Spielst du das schon? Nutella erinnert mich ja da. Ja, das sieht aus wie Nutella. Das ist der Frühstücksmensch, ja. Die riecht nach Schoko bestimmt. Echt? Wir waren letzte Woche im Casino. Im Casino, mhm. Berlin. In der Spielbank. Richtig klasse. Ja. Aha. Wollen wir war das was völlig Neues? Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich auch noch nicht. Ja, ihr hat wollt es ja schon durch. Mal und dann lag es aber an dir. Lass uns das mal in der Werbepause ausdiskutieren. Wenn ich mein Ausweis mit dir gehabt hätte, wäre aufgeflogen, dass Rudis Ausweis abgelaufen war schon letztes Jahr. So. Deswegen habe ich lieber meinen Ausweis vergessen, damit der Rudi nicht so von allen zerfleischt wird. So, wir haben jetzt einen super Cliffhanger. Das hat aber René anders wir erzählt. Haben einen super Cliffhanger jetzt. Ja, wir machen erstmal ein bisschen Musik. Okay. Irgendwie Casino, was mit Casino, vielleicht finden wir was Schönes. Was für Musik hört man denn in Las Vegas? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es erfahren. So, also dann bis gleich und wir werden das mit dem Ausweis mal nochmal die Story hier uns eine gemeinsame Meinung. Okay. Damit hier was anderes erzählt. Gut, machen wir das. Dann bis dann. Stefan, du spielst hier echt Risiko. Ja. Hast du dein Handy aus der Tasche gelegt? Ja, wo ist es denn? Wehe, ich habe wieder Handy-Signalstörgeräusche drauf. Alles habe ich in der ersten Tasche. Soll ich das wegnehmen da? Nö, ruf doch eh keiner an. Ja, wir sind zurück. Nee, nimm's mal lieber weg. Falls doch einer anruft. Das ist deins? Ja. Dann nimm's lieber weg. Kannst du ja mal einen Kopf werfen. Wir sind wieder zurück. Ja. Und die Stimmung ist etwas gereizt. Etwas gereizt. Ja. Nein. Ja, wir haben jetzt unseren Kaffee von Romy liebevoll zubereitet. Genau. Aus der neuen Küche. Aus der neuen Küche. Der Kaffee aus der neuen Küche. Die neue Kaffeemaschine hat ganz tollen Kaffee gekocht. Ja. Super. Ja, wir waren stehen geblieben beim Thema Casino. Casino. Spielbank. Ja. Genau, wir waren in der Spielbank gewesen und zwar... ich hatte ja schon mal, glaube ich, erzählt von der Altpapiergeschichte, die ich mit dem Rudi und Marco zusammen betreibe. Und von dem Geld waren wir jetzt ein zweites Mal weg gewesen. Mhm. Essen waren wir gewesen und danach sind wir in die Spielbank gegangen. Ja. Jeder hat ein Startgeld gekriegt. Ja, und dann haben wir da gezockt, wie die kaputten. Ich werfe mein Papier übrigens bald weg. Weil ich dir ja Anfang August schon gesagt habe, dass ich ganz viel Papier habe. Echt? Ja. Es waren aber auch alle Behältnisse voll. Ja, also wir haben jetzt am Freitag weggepackt. Wie viele Tonnen? Er hat es mir gar nicht erzählt. 1,6. Ah, das ist schon. Echt? Also das ins Auto laden hat sich angefühlt wie 4 Tonnen. Ja, mindestens. Das ist eine Menge. Sagt mein Rücken heute noch. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall ist ein sehr cooles Erlebnis gewesen. So richtig mit am Roulette-Tisch haben wir. Rudi hat sogar den Blackjack gespielt. Ne? Mhm. Julia hat am Automaten gespielt. Mhm. Und sofort gewonnen. Sehr erfolgreich. Julia hat 10-Euro-Schein in den Automaten reingeschoben und drückte zweimal da irgendeinen Knopf. Sie wusste ja nicht wirklich, was sie machen muss. Das war hier diese einarmige Banditengeschichte. Mhm. Und auf einmal, weiß ich gar nicht, stand da irgendwas und wir haben gesagt, drück mal auf Auszahlen und dann macht das bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Kam 45 Euro raus. Nicht schlecht, na, Julia hat halt Glück im Spiel. 10 Euro reingesteckt, ja. 45 Euro raus. Kann man nichts machen. Aber, na wieso? Ich bin nicht mit dem meisten Geld gegangen. Ja, Julia ist, glaube ich, bei Julia ist nicht viel übrig geblieben von dem Geld letztendlich. Ach so? Ja, die hat dann wieder... Jetzt gleich auf dem Kopf. Ja, und weiter jetzt. Mit der Hälfte ist er. Ja, genau. Ja, ich habe beim Roulette mich eingespielt und dann erfolgreich nach oben, sodass ich bei Null dann letztendlich war. Mhm. Ne? Also, Romy hat... Du hast auch Roulette gespielt, ne? Ich habe auch Roulette. Wie hast du immer gesetzt? Ich hatte mich auf diese Sechser-Kombis eingeschlossen und hatte da eine, mit der ich dreimal gewonnen habe und das war... Oh ja, das ist ja ordentlich, ja. Mhm. Stimmt, du hattest ja dafür, dass du da am Automaten so viel verloren hast. Richtig, war ich dann wieder bei gut Geld. Ja, also hat wirklich echt Spaß gemacht. Also seid ihr alle mit dem Plus rausgegangen? Nee. Nicht. Rudi ist nackig rausgegangen. Richtig. Dem haben sogar der Einzige, der richtig was gewagt hat. Den haben sie Klamotten sogar am Eingang abgenommen. Rudi musste abwaschen hinterher. Wir haben ja alle beim Blackjack. Wir haben alle immer mit 2 Euro Jetons gespielt. Ja, und Rudi hat ja richtig, der hat ja zwischenzeitlich richtig hoch. Musstest du mit mindestens 10 Euro spielen. Mhm. Und dann hat er zwischendurch hat auch mal einige hat ordentlich Jetons gehabt und dann waren es aber irgendwie alle wieder weg. Ja, so ist er hat nicht den Moment abgepasst, wo er am besten aufhört. Ja, ne, aber das ist ja blöd, weißt du, wenn du so wie Julia gleich dich hinsetzt und sofort gewinnst, was willst du machen, willst du dann sofort gehen, das ist ja auch doof. Ne? Das stimmt. Ja. Und wir haben uns gesagt, dafür haben wir hart geschuftet. Das ist halt dafür da. Und ich denke, wir werden normal gehen. Also ich muss mir mal ein bisschen lass absichern. Lass dich nicht erwischen als Systemspieler. Ja, richtig. Systemspieler sind ja gar nicht gern gesehen. Ja. Ne? Aber wir werden dann so tun, als wären wir Kesselgucker, sodass dein System genau. gar nicht... Wir haben uns so abgesprochen, also für die, die es nicht wissen, Kesselgucker sind Leute, die beim Roulette... auf den Kessel, also auf das Roulette-Rad, das nennt sich Kessel, gucken und die in der Lage sind, anhand der Kugel, die sich dreht, zu wissen, in welchem Bereich die Kugel endet und dann halt kurz bevor der Croupier sagt, nichts gilt mehr, schnell auf diesen Bereich setzen und dann auch wirklich gewinnen. Ne? Also das funktioniert halt wirklich. Und wir haben uns gesagt, wir machen es so, damit ich nicht als Systemspieler auffalle, gucken die Frauen, die mitkommen, einfach die ganze Zeit ganz starr auf den Kessel. Achso, geben dir Zeit. Dass der Croupier ein bisschen abgelenkt ist und nicht sich auf mich konzentriert. Achso. Und ich kann dann nach meinem System auf dem Roulette-Tisch arbeiten. Ihr Betrüger hier. Wie Betrüger? Nee. Mit Tricksarbeit. Ist schon echt komisch, ne, dass es verboten ist. Also du darfst, es ist ja ein Glücksspiel, aber du darfst halt dein Glück nicht irgendwie verbessern, deine Glückschancen. So, und Rudi kommt freudestrahlend hier rein. Hast du dich gleich angemeldet? Wieder Geld auf sich hin. Ja. Das Glücksspielfieber, das hält hier noch an. Glücksspielprävention. Ja, man muss auch dazu sagen, an den, es sind ganz viele Flyer da rumgelegen gewesen, wo es um Glücksspielsucht ging. Ja. Und ich hatte schade, hätte ich mich mal jetzt. Ich habe ja noch einen Beitrag drüber. Da werde ich die Info mal raussuchen. Ein Großteil des Gewinnes, wir hatten es ja im Glücksspiel-Podcast. Yeah. Die Kugeln sind gefallen. Genau. Nee, in dem Glücksspiel-Podcast hatten wir das ja. Ne, da hat man ja gesagt, dass ein Teil des Gewinnes abgeführt werden muss, auch heute noch, für gute Zwecke. Ne? Kannst du dich erinnern? Das ist beim Lotto ja auch so. Ja, und das ist, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber mir war so, als hätte ich was von 80% gehört. Für welchen guten Zweck 50. hast du denn gewinnt? Nein, nicht, nee. Die müssen, mir ist nichts angekommen. Die müssen, die Spielbanken müssen ihr Geld. Achso, warte mal, was habe ich mit dem Geld gemacht? Überlege ich gerade. Aussehen. Ich habe meine. Waren wir nicht noch in der Oranienburger? Nee, da oder warst du alleine gewesen. Jetzt wissen die Leute, die nicht in Berlin wohnen, wissen jetzt nicht, was die Oranienburger ist. Dann sagen wir mal Hermannstraße. Hermannstraße, ja. Rudi kennt die alle. Da hat man auch für den süddeutschen Raum eine. Damit. Ja, aber in Niedersachsen gibt es ein paar nette. Ja, Rudi ist wie ein Deutscher unterwegs. Die kennt sie halt auch. Mit dem Wohnwagen. Und da sind auch erheizt im Winter. Ja. Und kuschelt, genau. Nee, wo war das hingeblieben? Glücksspiel, Spenden. Prävention. Suchtprävention. Suchtprävention. Ja, muss man. Nee, ich wollte mit dem gewinnen. Ne? Mir war es, als hätte ich gelesen, 80% und der gute Zweck ist, was hatten wir? Wir hatten es damals in dem Podcast. Wir haben einen ganzen Podcast gemacht über Glücksspiel. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Also ich werde auf jeden Fall einen Bericht drüber schreiben. Hat Rudi anscheinend nicht gehört. Ich auch nicht. Dann musst du es mal nachholen. Ja. Achso, nee, was wir mit dem Geld gemacht haben, für welchen guten Zweck, das hast du gefragt. Da hatte ich überlegt. Und was habe ich denn mit den 30 Euro gemacht? Ich habe es erstmal mit Julia geteilt. Genau. Und mit dem Rest... 40. 80, 20. Doch wirklich so ungefähr. Dadurch, dass sie ja noch 15 Euro hatte, hatte ich gesagt, komm hier. Heute meinen guten Tag. Machen wir, das war halber. Ja, nee, ich glaube, ich habe damit die Gitarre, die ich mir neulich geholt habe, refinanziert. Also, Rumi muss ich weißt du, ich weiß nicht, wenn sie fertig ist mit Husten, können wir sie ja mal fragen. Was ist los? Ich hatte die nämlich schon gekauft, ohne dass ich das Geld dafür hatte. Ja, warum bist du ein Weckerer? Mensch, wir haben das Mikro an, wer da müsste. Ja. So, wir wischen erstmal weg. Nee, was war jetzt so lustig? Mich verschlucken. Ich bin sehr verschluckanfällig. Aber das macht dich sympathisch. Ich habe Schokolade im Mund, ja, und trinke dazu Kaffee. Aber ich beim Schlucken so komisch. Achso, ich dachte, das hat mit dem Thema zu tun. Gut. Nein, nicht wirklich. Nee, dann sind wir noch. Aber ja. Geld ausgeben, was nicht wirklich dafür, was eingeplant ist, darin bin ich auch gut. Nee, ich bin darin eigentlich ganz schlecht. Also ich achte da schon drauf, aber ich hatte so ein bisschen Geld schon in Aussicht und habe das halt schon vorfinanziert. Ich konnte nicht warten. Ja. Weil du ja keine Gitarren zu Hause hast. Doch. No. Jetzt hast du die wieder 2 Wochen benutzt? Und nö, ich habe die schon mehr als 2 Wochen benutzt. Lässt aber irgendwann wieder nach. Ja, ich hatte ja, hatte ich dir von dem Musikinstrument Cajon erzählt? Mm-mm. Nicht, ne? Total cool, musst du mal den Film angucken. Ja, ich habe es heute ausprobiert, nochmal. Also, das ist so, das ist ja für Leo, Leo bekommt zu Weihnachten ein Cajon. Aha, darfst du noch nicht sagen. Hört Leo das auch? Leo hört nicht den Podcast und das, der liest du nicht im Blog, deswegen mache ich den Beitrag auch noch fertig. Ja, ein Cajon ist im Prinzip ein Percussion-Instrument, also eigentlich eine Kiste, auf der man drauf sitzt. Die hat hinten ein Loch und die hat drin einen Pinsel so ein bisschen so eingebaut. Und wenn du drauf haust, hört sich das, wenn man es gut macht, an wie ein richtiges Schlagzeug. Also du hast eine Bassdrum, du hast das Snare-Drum. Das habe ich heute mal probiert. Je nachdem, wo du raus bist. Genau. Leo war nicht da gewesen, da habe ich das mal halt nochmal ausgepackt und getestet und sehr gut. Also ich habe Schlagzeugnoten auch dazu genommen und habe von den Schlagzeugnoten abgespielt und das funktioniert richtig gut und es hört sich echt gut an. Also, ja. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr zur Familie dann musiziert. Die Nachbarn werden sich freuen. Mhm. Ja, ne, die ganze Familie, das ist ja nur Leo und ich. Aber ich wollte noch Shakers holen. So. Mhm. Du, vielleicht singt auch dann dazu? Ich glaube, wenn sie hier bei uns wäre, würde sie sagen nein. Und zugeben, dass sie wahrscheinlich eher nicht singen würde. Oh. Kann Romy das ja nicht. Ich hatte neulich, da bin ich an der... Ich singe nur mit meiner Schwester zusammen. Achso, ja. Ihr könnt auch zusammen singen. Ja, die singen da auch. Das wollt ihr nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Als ich neulich früh am Bahnhof, zum Bahnhof bin, ist an mir eine Mutter vorbeigelaufen, die hat auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze gesungen. Ja. Das Ding hat keine Melodie, nicht wirklich, das Lied, ne? Hm. Aber es hat sich so schräg angehört, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Also es hat sich so, so schräg angehört, dass ich dachte, also es gibt Leute, dass es eine Wohltat, wenn sie nicht singen. Das Kind hat mir echt leid getan und ich mir auch, dass ich das mit anhören muss. Ja. Du armer Kerl, du machst schon eine Menge durch. Eigentlich schon, das am frühen Morgen, wo man eigentlich seine Ruhe haben möchte. Ja, wo man das Ende der Regenerationsphase steckt. Hm. Ich sitze sogar in der U-Bahn mit Kopfhörern in den Ohren und höre gar keine Musik, nur damit ich meine Ruhe habe. Hm. Schön. Hoffentlich hört das jetzt keiner. Ja. Machst du immer schön die Augen zu, damit dich keiner anquatscht? Nee. Es reicht schon, nach unten zu gucken, weil wenn man sitzt, dann sieht das aus Stehhöhe aus, als würde man schlafen. Ja. Dass du immer mit bekannten Leuten U-Bahn fährst und die aber mal nie. Nie. Den vormachst du jeden spielst. Morgen die andere Leute. Was machst du, wenn du mit der U-Bahn fährst? Warten. Du sitzt dann und eine Station erreicht, wo ich aussteige. Du guckst dann deinen Gegenüber an oder was? Was machst du denn die ganze Fahrt über? Guck Fernsehen in der U-Bahn manchmal. U-Bahn-Fernsehen in Berlin, ja. Aber hat keinen Ton, das wundert mich immer. Ja, dann wäre ja schlimm. Stell mal vor, wie laut das wäre, würden alle noch bei ihren Gesprächen versuchen, das über den Fernsehen zu übertönen. Genau. Ich höre der Frau zu, die die Station ansah. Siehst du, ich mache unterschiedliche Sachen. Mal lese ich eine Zeitung. Ja, man guckt natürlich, was für Leute steigen ein. Echt? Also du bist so der, du nimmst es als Erlebnis mit. Der Glotzer. Ja, man will doch gucken. Stell mal vor, da steigt irgendein Terrorist ein oder so. Dann würdest du aussteigen. Den erkennst du doch nicht. Dann würde ich in einem Fahrkartenkontrolleur. Der hat es auf der Stirn zu stehen. Genau. Ein Fahrkartenkontrolleur. Den erkennt man doch mittlerweile. Ja. Hatten wir nicht neulich? Das erkennst du doch nicht. Hatten wir nicht einen Kommentar neulich zu dem was war denn das für? Der war nicht unbedingt zu dem Kontrolleur. Der ging vom Thema weg, ne? Ja. Ah, jetzt erinnere ich mich, ja. Der war nicht, stimmt. Aber ist ja egal. Stefan und ich haben echt coole Sachen in der U-Bahn erlebt. Das war eigentlich mit der Eröffnungsphase von dem Blog, ne? Kann sich erinnern, der Typ, der das Theaterstück da immer gespielt hat, war zwischen Alex und Panko. Genau, war echt unterhaltsam. Arbeit. Der hatte mal irgendwas gespielt, so wie nennt man Leute, die nicht da sind? Imaginäre Freunde, genau. Hat er sich unterhalten und dann hat er so richtig auch so extrem gepostet. Ne? Mhm. Hat man sehr unterhalten. Das kann ich mir auch noch dran erinnern. Ja, da hat es angefangen. Lange ist her. Hm. Ja, in Gedenken an diese Zeit. Eine Schweigeminute. Na komm schon, erzähl mal was. Was soll ich erzählen? Ich weiß nicht, gibt es irgendwas Neues? Meine Stimme schon. Warum? Weil ich erkältet bin. Ach, du bist der Sänger, stimmt. Genau. Welches Unternehmen macht Musik und hat einen Fußballer als Werbefigur? Ich mach keine Musik. Ja, ich dachte, du singst, du musst deine Stimme schon. Du bist bei Popstars. Man muss seine Stimme schon, weil man erkältet ist. Ja, nee, gibt's nichts Neues letzte Woche irgendwie newstechnisch? Kaum Zeit gehabt zu gucken. Was machst du denn? Was arbeitest du eigentlich? Arbeiten. Ich mache dasselbe wie du. Echt? Nur professioneller. Ey, jetzt hier. Wir können ja mal, wer den größten hat. Hier einen Blick auf den Tisch, sag mal, wer ist dein größter Kunde? Komm, jetzt. Nuss. Na, welcher ist deine? Das sage ich nicht. Ja, aber meiner ist so groß. Ja. So groß. Der ist überall. Ja. Überall. Ja, meiner auch. Wir haben ja nicht nur einen Kunden. Ja, ist praktisch. Ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Strategie, nicht nur einen Kunden zu haben. Genau. Ja. Da wären wir wieder beim Glücksspiel, ne? Nur auf ein Pferd setzen ist nicht. Kann aber auch gut gehen. Kann gut gehen und dann gewinnt man richtig, ja. Ja. Das ist auch beim Roulette so. Ich werde ja mein Geheimnis offenbaren, Romy. Meine Roulette-Strategie werde ich mal als Beitrag offenlegen. Und dann möchte ich euch alle in der Spielbank sehen. Ich bin dabei. Ja. Darf man das eigentlich so für Glücksspiel so extrem? Eigentlich darfst du keine. Nein, du musst schon die Gefahren und Risiken. Ja, es ist natürlich auch gefährlich, weil es ist und bleibt ein Glücksspiel. Glücksspiel kann süchtig. Nicht nur das, man kann auch verlieren. Ja. Selbst wenn die Chancen höher sind, kann man trotzdem verlieren. Wir haben ja Leute gesehen, das ist unfassbar. Stefan, da sitzen Leute am Tisch, ja? Du spielst mit deinen 2-Euro-Jetons. Das ist für die. Und da sitzen Leute am Tisch, die haben vor sich. Ich dachte, was sind denn die gelben Jetons, die der da so als Berg vor sich hat? Nee, das waren die 100er. Ja. schön. Und mit 100 dann da wirklich und dann so wirklich mal 300 Euro auf ein Feld gesetzt, weißt du, wo du sagst, boah, unfassbar. Mhm. Ja, unfassbar. Risiko. Wer geht da mit 2 Euro Jetons rein? Ja, so, also zum Probieren. Der sieht man, da haben die gleich gesehen, ach, ja, Anfänger. Stefan, wir machen das ja professionell, weißt du. Wir vortäuschen, dass ihr Neulinge seid. Wenn du mit 100 Euro, stell dir mal vor, setzt ihr mit 1000 Euro an den Tisch, hast du sofort die Aufmerksamkeit von dem Croupier. Möglicherweise schmeißt er dich raus, weil du ein Gefahrenpotenzial bist. Für die Spielbank auch, du könntest ja viel abräumen. Du kannst ja, wenn du das richtige Roulette-Feld triffst, kriegst du das 35-fache deines Einsatzes wieder. Das heißt, da setzt du 1000 Euro auf ein Feld, kriegst du 35.000. Plus die 1000 Euro, die du gesetzt hast. Da kannst du gleich deinen Chef anrufen, ihm die Meinung sagen. Hier, ich habe gerade eine Spielbank gekauft, die Firma auch. Ja. Dann verlierst du. Ja, nee, und jetzt ist die clevere Variante, du gehst mit 20 Leuten rein, ne, so wie wir das organisiert haben. Wir sind mit mehreren Leuten rein. Ach so, und ja. Und jeder setzt nur 2 Euro, weißt du? Hat ja dieselbe Summe wie 100. Verstehe. Ja. Genau. Nee, aber das dann ist halt so. Die müssen teilen. Wir 20 Chefs sein. Ja. Genau. Schade drum. Ja, genau. Und ihr kriegt nur 1/20 von 35. Aber das ist so ich finde das total komisch, dass wirklich da du mit deinen 2 Euro, du wirst nicht blöd angeguckt, wenn du da deine 2 Euro auf den Tisch legst, weil die sich so auf ihr Spiel konzentrieren. Was war denn zum Beispiel der Chinese, der damit war, mit seinem roten Chip, wo eine 1 drauf stand? Der hat doch nicht mit einem Euro gespielt. Ich weiß nicht, was das für eine Wertigkeit war. Da stand immer noch Tisch dahinter. Ah, das... Tisch. Eigentlich ist, also das könnte amerikanisches Roulette, da ist es so, du nimmst deine eigenen Jetons mit, gehst zum Croupier und sagst, pass auf, der hat die Wertigkeit, der Chip hat die Wertigkeit und der Chip hat die Wertigkeit. Das ist deine eigene Währung. Genau, und dann kannst du mit deinen eigenen Chips spielen, weißt du? Was ich ganz cool finde, sind typisch Amis, ne? Ja, so dieses Personalisieren. Sicherlich was mit Aberglauben zu tun. Ja. Und dann waren ja auch Leute, die haben Geldscheine, ne? Da sind die Fuffis auf den Tisch geflogen und hier Fuffis auf den Tisch geworfen und hat gesagt, hier. Das bis Bums und hat dann wurde das am Tisch direkt eingetauscht. Ja. Wenn es geheim ist, dann geht es in die Ecke. Genau, weil das Mikro ist extrem, extrem laut. Ja, das kommt dir vor, als ob du das reingeschrieben hast. Aber ja, der spielt kein Roulette. Aber du nach könntest deinem System, was Udi, du machst es nur teurer, weil du könntest jetzt ja im Nachhinein in der Post-Production, die Stefan macht, bitten, dass er das rauspiept. Einmal piepen kostet 70 Euro. Hm? Ja. Wer ist Stefan? Ja. Der Mann, der in deiner Küche sitzt. Genau. Ich dachte, du weißt so nicht. Das ist der andere Mann. Da war mein Ding mit dir, oder? Ja. Ja, den Rudi verprügeln wir nach der Sendung noch. Wieso? Zusammen. Ach, das schaffst du allein in der Stunde. Eben, 2 gegen 1. Hast du irgendwelche Hilfsmittel? Nee, gib Rudi mal Hilfsmittel. Ja, eben. Rudi. Rudi bräuchte dann noch Hilfsmittel. Den kannst du dann verarzten hinterher. Nee, schon wieder mit Bruder mit Fußball. Echt? Ja. Mit Fußball auch? Wir können ja nicht mehr, weil sein Arzt hat gesagt, das ist zu doll, was wir machen. Sportinvalide. Das stimmt gar nicht. Rudi hat zu... Jetzt reite Rudi nicht rein. Er hat es zu mir gedacht. Es ist so, dass die Ärztin gesagt hat, mach, aber ein körperlicher Ausgleich muss sein. Rudi hat gesagt, sein Arzt hat gesagt, das, was wir machen, ist zu doll, wir müssen weniger machen. Er hat sich mit einer Sportbefreiung bei mir gemeldet vom letzten mit Training. Ja, und hat gesagt, ich habe mit meiner Ärztin gesprochen und meine Ärztin hat gesagt, dieses Intervalltraining ist nicht gut, weil man da sich so anstrengen muss. Ja, weil du der Körper ruht und dann auf einmal volle Pulle. Aber genau deswegen machen wir es ja. Nein, das darfst du ja nicht. Natürlich, ja deswegen machen wir es ja. Sport machen. Na, dann ist es ja nicht, das ist ja nicht, was wir trainieren wollen. Wir wollen ja trainieren, Explosivität. Ja, aber doch, Rudi ist dann immer der Jüngste. Das heißt, du sagst jetzt und dann ist auf einmal ein Loch in der Wand. Ja. Und dann ist erstmal für 10 Minuten aber auch Ruhe. So der Plan. Und ja, aber wie gesagt, wir haben es ja, im Moment haben wir es eingestellt. Ich habe das Geld ja in... Du hast ihn zum Sportinvaliden gemacht. In Musikinstrument investiert. So muss man es. Ich wollte eigentlich Sportausrüstung kaufen, aber das ist dann irgendwie für Musikinstrument. Hast du keine Sponsoren gefunden? Nee, das... Findest du keinen, der dein Trainingsprogramm macht? Pff, weil es wahrscheinlich zu hart ist. Dann suche ich mir halt irgendwo harte Leute. Ja, hast du Kinder, kannst du die nehmen. Ja. Denk mal drüber nach, René. Ich denke mal drüber nach. Ja. Was du den Leuten antun. Wo wohnst du hier? Ja, immer. Wo? Na, wie Lena? Wo wir telefoniert haben. Ja. Wo Lena gefragt hast. Wohnst du hier? Ja, immer. Habe ich sie gefragt? Hast du gefragt? Ja, warum aus welchem Grund frage ich denn Lena, ob ich hier wohne? Lena ist übrigens meine zweijährige Tochter. Weil wir kein Kind hatten. Und du hast erzählt, wir sind auch ohne ein Leo. Ja. Ja, und dann kam Lena um die Ecke. Ach so, ach so. Und da habe ich, ja, richtig, da habe ich Lena gefragt, ob sie bei uns wohnt, wer sie ist, was sie hier tut, weißt du, so Steve Jobs mäßig. Ja. Ne, der durch die Firma, Apple-Chef durch die Firma läuft und sagt, fragt, was die Leute wie heißt du, was machst du meiner Firma? Und am nächsten Tag waren die Leute dann halt nicht mehr da. Ach so. Ja. Genau. Aber Lena ist noch da. Lena ist noch da, ja. Sie hat heute früh übrigens gleich nach euch gefragt. Oh, oh, wie süß. Wo die da? Emotionen im Podcast. Das ja, kommt immer gut. Nee, das kommt auch gut an. So. Also ja. Das kleine Kind hat mal am Anfang die Sendung nehmen. Kannst du das umschneiden? Ja, nehmen wir noch ein paar Töne von ihr ein. Ja. Können wir auch mit Luca machen. Ja, genau. Nee, das ist schon zu weit weg. Ja? Da gibt's irgendwann gibt's so einen sprachlichen Bruch, wo es dann nicht mehr so süß ist. Hm. Das ist so zwischen zweiten und dritten Geburtstag irgendwann. Ach, das kriegt man hingestellt. Da schneidet man ein paar Pausen zwischendurch rein. Da ist es dann nicht mehr so süß. Ja, stimmt. Es lässt schon nach. Ich glaube, noch schlimmer wird es dann, wenn die Milchzeit wechseln. Also dann geht so der Rest von dem Niedlichen. Hm. Ja, ich merke, langsam geht die Luft raus. Ach so? Nö, letztlich so dem Ende, das ist so unsere Zeit, ne? Ja, du hast deinen Pensum vergeudet. Ich habe meine Wörter alle aufgebraucht für heute. Dann fährst du runter. Ich setze mich jetzt nach Hause, siehst du, bei Hause, ich weiß gar nicht, wie es heißt, zu Hause. In Hause. In Hause setze ich mich dann auf die Couch, schweigend. Ich kenne Worte übrig. Ich muss noch drei Worte aufheben. Ja? Gute Nacht. Das sind nur zwei, okay. Schatz. Gut, dann nehme ich mir drei Worte auf. Ja. Und deine Kinder? Die schlafen ja schon. Die haben mich schon verabschiedet, vorsorglich. Ja, euer Kind schläft ja noch nicht, ne? Hab ich gesehen. Ist ja auch erst um 17 Uhr. Ist auch nicht so spät. Ja. Der hatte eine Woche Oma-Urlaub, der ist sowas von fit. Ach so, und hat den. Ist ja sowieso noch nicht müde. Ja, nie. Vielleicht fragst du sowieso nie. Ja, Stefan, wollen wir uns verabschieden? Ja, mach doch. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, lang genug geworden wieder. Ja, definitiv. Du hast es wieder echt übertrieben mit der Länge. Und dabei war Rudi nicht mal dabei. Ja, erstaunlich eigentlich. Der ist ja sonst hat mich auch gewundert jetzt. Ich war heute nicht so drauf. René hat neue Köder mit dieser blöden Internetseite. Der hängt schon wieder vom Rechner. Wir reden gerade über Erotik. Ja. Nee, und deshalb ist das Kind unheimlich im Bett, weil die sitzen da gemeint. Gut, also ich muss jetzt auch weg. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Stefan, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Meinst du? Na, dann gucken wir nochmal. Ja, und Romy, wir sehen uns morgen. Was also macht ihr morgen? Das wissen wir noch nicht. Wir sehen uns. Ach so. Einfach mal so. Einfach so. Na dann, viel Spaß. Ja. Wir machen. Euch auch zwei schöne Wochen. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. So, jetzt hast du nicht mal die Kontaktmöglichkeiten. Ja. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.